kennst du das Land, wo die Kanonen blühen. Du kennst es nicht, du wirst es kennenlernen. Dort stehen die Prokuristen stolz und kühn in den Büros, als wären es Kasernen. Dort wachsen unterm Schlips gefreiten Knöpfe und unsichtbare Helme trägt man dort. Gesichter hat man dort, doch keine Köpfe. Und wer zu Bett geht, pflanzt sich auch schon fort. Und Kinder kommen dort mit kleinen Sporen und mit gezogenem Scheitel auf die Welt. Dort wird man nicht als Zivilist geboren. Dort wird befördert, wer die Schnauze hält. Kennst du das Land, es könnte glücklich sein, es könnte glücklich sein und könnte glücklich machen. Dort gibt es Äcker, Kohle, Stahl und Stein und Fleiß und Kraft und Fleiß und Kraft. Und andere schöne Sachen. Auch Geist und Güte gibt's dort dann und wann, und wahres Heldentum doch nicht bei vielen. Dort steckt ein kleines Kind in jedem zweiten Mann, das will mit Bleisoldaten spielen. Dort reift die Freiheit nicht, dort bleibt sie grün. Was man auch baut, es werden stets Kasernen. Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Du kennst es nicht, du wirst es kennenlernen.